Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Let's go to verse 11 today. Schauen wir uns heute Vers 11 an. My dear brothers and sisters, I have a serious concern I need to bring up with you. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe ein ernstes Anliegen, das ich euch vortragen muss. Now, he's not only urging them, now he's got something very serious to say. Nun drängt er sie nicht nur, er hat ihnen auch etwas sehr Ernstes zu sagen. Now remember, denk daran, he has not changed the context. Dass er den Kontext nicht verändert hat. The context is still the same thing that they're not walking in unity. Der Zusammenhang ist immer noch derselbe, nämlich, dass sie nicht in Einheit leben. So what is the serious concern that he's obviously very worried about? Worin besteht also die ernste Angelegenheit, über die er offensichtlich sehr besorgt ist? Look, he says, for I have been informed by those of Chloe's house church. Schau, er sagt, denn ich habe von denen aus der Hausgemeinde von Chloe erfahren, that you have been destructively arguing among yourselves. Dass ihr euch zerstörerisch gestritten habt. You see, that's the problem they had. Siehst du, das ist das Problem, das sie hatten. The problem was not that they had a difference in opinion. Das Problem war nicht, dass sie eine Meinungsverschiedenheit hatten. The problem was not that they had different theology. Das Problem war auch nicht, dass sie unterschiedliche Theologien hatten. The problem is that their arguments became so bad that they were destructive. Das Problem war, dass die Streitereien schlimm und zerstörerisch waren. So the people told Paul, obviously they must have written a letter to him. Die Leute berichteten Paulus davon. Offensichtlich haben sie ihm einen Brief geschrieben. And obviously Paul took it very seriously. Den Paulus natürlich sehr ernst genommen hat. Listen, Paul teaches against gossip, so I don't think these people were gossiping. Hör zu, Paulus lehnt Klatsch und Tratsch ab. Ich glaube also nicht, dass diese Leute getratscht haben. I believe that these were things that actually were destroying the church and they were concerned. Ich glaube, dass es sich um Dinge handelte, die die Gemeinde tatsächlich zerstörten und die Menschen waren besorgt. And since Paul was the spiritual father of the church, he had to do something. Da Paulus der geistliche Vater der Gemeinde war, musste er etwas unternehmen. So because he loved the church and he had faith that God will make them strong. Weil er die Gemeinde liebte und daran glaubte, dass Gott sie stark machen würde, he now had to do something about it. Musste er nun etwas dagegen tun. Look what he says. Schau, was er sagt. He says in verse 12. In Vers 12 sagt er, and I need to bring this up because each of you is claiming loyalty to different preachers. Ich muss das zur Sprache bringen, weil jeder von euch behauptet, verschiedenen Predigern treu zu sein. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? From the beginning he makes several times, he makes it very clear. Von Anfang an macht er mehrmals sehr deutlich, that the success of the church and the strength of the church is all because of Jesus. Dass der Erfolg der Gemeinde und die Stärke der Gemeinde allein von Jesus abhängen. So he knew everything depends on Jesus. Er wusste also, dass alles von Jesus abhängt. He knew that he did not have any confidence in Paul himself. Paulus wusste, dass er kein Vertrauen in sich selbst hatte. He didn't have any confidence in the other great preachers. Er hatte kein Vertrauen in die anderen großen Prediger. Paul's confidence was in one person only, and that was Jesus. Paulus vertraute nur in eine Person, nämlich in Jesus. And because these people had switched the confidence from Jesus to man, und weil diese Leute ihr Vertrauen nicht mehr auf Jesus, sondern auf Menschen setzten, and they were so strong, und sie so stark waren, that they began to argue and divide over that, dass sie anfingen darüber zu streiten und sich zu entzweien. So Paul knew that they've moved away from Jesus as a center and put man in the center. Paulus wusste also, dass sie sich von Jesus als Zentrum entfernt hatten und Menschen in den Mittelpunkt stellten. That's why he confronted this. Deshalb konfrontierte er sie damit. Look, he says. Schau, er sagt. Some are saying, I'm a disciple of Paul. Die einen sagen, ich bin ein Jünger des Paulus. Or I follow Apollos. Oder ich folge Apollos. Or I'm a disciple of Peter the Rock. Oder ich bin ein Jünger des Petrus dem Felsen. And some, I belong only to Christ. Und die anderen, ich gehöre allein zu Christus. Look. Schau. If you are an insecure leader. Wenn ein Leiter unsicher ist. And people say. Und die Leute zu ihm sagen. Hey, I'm your disciple. Hey, ich bin dein Jünger. An insecure leader feels very good about that. Fühlt sich der unsichere Leiter sehr gut dabei. But Paul did not. Doch Paulus tat das nicht. Paul knew that this attitude will actually destroy the church. Paulus wusste, dass diese Haltung die Gemeinde tatsächlich zerstören würde. That's what he said. Genau das sagte er auch. He says you've been destructively arguing in verse 11. In Vers 11 sagt er, ihr habt euch zerstörerisch gestritten. So the thing that was so destructive was not theological disagreement. Das Zerstörerische war also nicht die theologische Meinungsverschiedenheit. It was Jesus was removed from the center and people have been put into the center. Es war, dass Jesus aus dem Zentrum entfernt wurde und Menschen in das Zentrum gestellt wurden. Let me tell you something. Ich sage dir mal etwas. Almost every single discipleship program that I've ever seen in my life. Fast jedes einzelne Jüngerschaftsprogramm, das ich in meinem Leben gesehen habe. The discipleship programs. Die Jüngerschaftsprogramme. I've never liked this. Mochte ich noch nie. You know, different churches have programs how they make disciples. Verschiedene Gemeinden haben Programme, wie sie Menschen in die Jüngerschaft bringen. You know, so they have whatever, one pastor and he has 20 disciples. Sie haben zum Beispiel einen Pastor mit 20 Jüngern. And then the disciples are responsible to that leader. Und die Jünger sind dem Leiter unterstellt. So he's making discipleship with them. Er macht sie also zu Jüngern. But I've never seen that in a healthy way. Aber ich habe das noch nie auf eine gesunde Weise gesehen. In fact, it's exactly like it was here in Corinth. Eigentlich war es genauso wie hier in Korinth. Oh, I'm Paul's disciple. Oh, ich bin der Jünger von Paulus. No, I'm Peter's disciple. He's the rock. Nein, ich bin Petrus' Jünger. Er ist der Fels. No, I'm Apollos. He's the prophet. Nein, ich bin der von Apollo. Er ist der Prophet. But Paul said. Aber Paulus sagte. This is destructive. Das ist zerstörerisch. Why is it destructive? Warum ist es zerstörerisch? Because the only one who's allowed to have disciples is Jesus. Weil der einzige, der Jünger haben darf, Jesus ist. Jesus said. Jesus sagte. Preach the gospel to all the nations. Verkündet das Evangelium allen Völkern. And make disciples. Und macht sie zu Jüngern. But he never told them to make disciples of themselves. Aber er hat ihnen nicht gesagt, dass sie Menschen zu ihren eigenen Jüngern machen sollen. No. Nein. He said, baptize them in my name. That meant Jesus was their master. Er sagte, tauft sie auf meinen Namen. Das heißt, Jesus war ihr Meister. You are not supposed to make disciples of yourselves ever. Du sollst dir niemals selbst einen Jünger machen. Niemals. And never are you supposed to be the disciple of any human being. Du sollst auch niemals der Jünger eines anderen Menschen sein. If you're listening to this and you've tried to be my disciple, it's wrong. Stop it. Wenn du mir zuhörst und versucht hast, mein Jünger zu sein, dann ist es falsch. Hör auf damit. You must become a radical disciple of Jesus Christ. Du musst ein radikaler Jünger von Jesus Christus werden. Everything else will divide. Alles andere wird entzweien. Tomorrow we talk more about this. Morgen sprechen wir mehr darüber.